21 Uhr im zweiten Programm von Radio Bremen folgen Nachrichten. Eine Rüstungskontrolle für Antisatellitenwaffen hat die Bundesrepublik in der Abrüstungsdebatte des zuständigen Ausschusses bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York vorgeschlagen. Bonns ständiger Vertreter bei der UNO Lautenschlager sagte, es müsse ein Versuch unternommen werden, zu überprüfbaren Abmachungen über Antisatellitenwaffen zu kommen. Die in der Entwicklung befindlichen Antiraketensysteme im Weltraum sollten der vorsorglichen Rüstungskontrolle zugänglich gemacht werden. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, fügte Lautenschlager hinzu, sollten entsprechende Gespräche aufnehmen. Mehr als 400 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bei Parteispenden hat die Bonner Staatsanwaltschaft in diesem Jahr an die zuständigen Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet abgegeben. Die Verfahren seien vorwiegend nach Hamburg, Stuttgart und München weitergeleitet worden, hieß es. Von den ursprünglich mehr als 1800 Fällen befänden sich noch gut 500 bei der Bonner Staatsanwaltschaft. Unterdessen wurde bekannt, dass in Hessen gegen 30 Unternehmen, darunter auch Großbanken, im Zusammenhang mit der Parteispendenaffäre ermittelt wird. Die betroffenen Firmen sollen Millionenbeträge über die sogenannte Staatsbürgerliche Vereinigung in Köln an politische Parteien, vorwiegend an CDU und FDP, gezahlt haben. Einen Tag vor der Vernehmung von Bundestagspräsident Barzel, CDU, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Flick-Parteispendenaffäre haben heute die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU, SPD und FDP mehrere Gespräche über das politische Schicksal Barzels geführt. Einzelheiten über diese Gespräche, die auf Initiative des sozialdemokratischen Oppositionsführers Vogel zustande kamen, wurden nicht bekannt. Vogel kündigte erneut an, die Sozialdemokraten würden den Rücktritt Barzels verlangen, falls dieser vor dem Untersuchungsausschuss die Beschuldigung nicht widerlegen könne. Der CDU-Politiker soll in den 70er Jahren über eine Frankfurter Anwaltskanzlei, bei der er beschäftigt war, rund 1,7 Millionen Mark vom Flick-Konzern erhalten haben. Die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und FDP wollen noch in dieser Woche im Bundestag einen Gesetzentwurf zum neuen computerlesbaren Personalausweis einbringen, in dem die Belange des Schutzes der personenbezogenen Daten abgesichert werden sollen. Die innenpolitischen Sprecher von Union und Freien Demokraten Laufs und Hirsch erklärten nach entsprechenden Beschlüssen ihrer Fraktionen in Bonn, Ziel des Entwurfes sei es, die Verbrechensbekämpfung und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu erleichtern. Zugleich solle für den Bürger der von der Verfassung gebotene Schutz seiner Daten garantiert werden. Auf eine Verschärfung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Einführung des maschinenlesbaren Ausweises hatte sich die Regierungskoalition gestern nach monatelangen Auseinandersetzungen verständigt. Die Entführung des polnischen Priesters und Anhängers der verbotenen unabhängigen Gewerkschaft Solidarität, Popieluszko, ist nach Ansicht der Regierung in Warschau ein Anschlag auf die sich verbessernden Beziehungen Polens zur katholischen Kirche und zum Westen. Regierungssprecher Urban, bislang ein ausgesprochener Gegner des Paters, nannte die Entführung ein Verbrecherstück, das auch auf die polnische Regierung ziele. Urban wandte sich entschieden gegen den Verdacht, hinter der Verschleppung des Priesters stecke der polnische Geheimdienst oder die Polizei. Die landesweite Fahndung nach dem am vergangenen Freitag in Thorn gekidnappten Popieluszko blieb bisher erfolglos. Die Ministerräte der Europäischen Gemeinschaft haben sich in Luxemburg nicht auf ein Beitrittsangebot an Spanien und Portugal einigen können. Nach wie vor sind bei der sogenannten Süderweiterung der EG die Problembereiche Wein und Fischerei strittig. Nach Angaben des spanischen Außenministers Moran sollen die Bedingungen für den Beitritt seines Landes und Portugals zur Zehnergemeinschaft Ende nächsten Monats perfekt gemacht werden. Die Wettervorhersage in der Nacht wechselhaft, kaum noch Schauer. Morgen wolkig mit Aufheiterungen. Temperaturen in der Nacht um 6 Grad, am Tage um 11 Grad. Anfangs frische und möhige, allmählich nachlassende westliche Winde. Die Aussichten stark bewölkt, zeitweise Regen, windig und weiterhin mit. Sie hörten Nachrichten, die nächsten senden wir um 22 Uhr auf der Hansawelle. Es ist 21.05 Uhr. Radio Bremen, zweites Programm, Forum der Wissenschaft. Die Angst vor der Trennung und ihre psychischen Folgen. Eine psychologische Betrachtung von Marianne Knerich. In der Bundesrepublik wurden 1960 48.874 Ehen geschieden. Das heißt, von 10.000 Ehen endeten 35,7 vor dem Richter. 1970 gab es 76.520 Scheidungen. Pro 10.000 Ehen sind das 50,9. 1980 kamen auf 10.000 Ehen 61,3 Scheidungen. In absoluten Zahlen waren es 96.222. Und 1981 wurden 109.520 Ehen gelöst. Das sind 72,3 Scheidungen pro 10.000 Ehen. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Scheidungen pro 10.000 Ehen von 35,7 auf 72,3 gestiegen. Sie hat sich damit verdoppelt. Und die Tendenz, dass Ehen durch Scheidung enden, steigt weiter. Diese Zahlen lassen Scheidungen als normalen, alltäglichen Vorgang erscheinen. Sie sagen nichts aus über das Leid, das für die Betroffenen mit der Trennung verbunden ist, verraten nichts von den Hoffnungen und Erwartungen, die mit der gescheiterten Ehe zu Grabe getragen werden. Die Zahlen zeigen allerdings, dass immer mehr Menschen direkt als Betroffene oder indirekt als Freunde, Verwandte, Bekannte mit den Problemen der Trennung konfrontiert werden. Diese Sendung will etwas Licht in das Dunkel der emotionalen Verwicklungen bringen, indem sie die psychischen Vorgänge während und nach der Trennung betrachtet. Vier Betroffene, zwei Männer und zwei Frauen, haben uns ihre Erfahrung mit der Trennung, die Probleme, die sie dabei gefühlsmäßig am meisten belasteten, mitgeteilt. So verschieden und individuell ihre Beispiele auch sind, so zeigen sie doch einige grundsätzliche psychische Folgen der Trennung auf. Bei Gertrud, 37 Jahre, liegt die Trennungserfahrung erst 9 Monate zurück. Sie hat über 14 Jahre mit ihrem Partner zusammengelebt. Die Beziehung war nie glücklich. Beide litten unter dieser Verbindung, ohne sie lösen zu können. Gertrud selbst hatte sich mittlerweile mit der unbefriedigenden Situation arrangiert, war bereit, auf das ganz große Glück zu verzichten und an der Beziehung festzuhalten. Als ihr Partner sie verließ, war sie nicht darauf vorbereitet. Sie musste die Trennung passiv erleiden. Der richtige Auslöser war, wie er mir dann später sagte, ein Brief, ein quasi Liebesbrief, den ich ihm von einer kleinen Reise geschrieben habe, als ich schrieb, ich bin zwar hier bei meiner Familie, aber ich merke, dass ich wirklich zu dir und zu unserem Leben gehöre. Und als ich von dieser kleinen Reise zurückkam und ungeheuer glücklich war, ihn wiederzusehen und sagte, ja, hier gehöre ich hin. Und dazu hatte ich eben fast 15 Jahre gebraucht, um zu wissen, wo ich hingehöre. Da sagte er mir, ich werde weggehen. Ich möchte weg. Das war für mich natürlich, ich dachte, ich habe mich hier nicht gehört. Ne? Hast du denn meinen Brief nicht gelesen, fragte ich dann. Ja, sagte er, ja. Das ist so für dich, für mich nicht, mehr. Und hat auch noch eine schöne Geschichte parat, dass er eben endlich mal alleine leben müsste, weil er wirklich so unsicher sei und er müsste ja endlich mal selber sein Leben in die Hand nehmen. Das habe bisher immer ich erledigt für ihn. Das wäre auch sehr gut gewesen. Aber er wäre wirklich nicht lebenstüchtig und er müsste das endlich mal ändern. Und es ging auf jeden Fall nicht gegen mich, sondern für ihn. So. Das habe ich akzeptiert. Ich war, wie ich finde, sehr tapfer. Ne? Ich habe gesagt, das ist gut. Das musst du machen. Das ist ja alles sehr schlimm. Für mich aber, ich sehe das ein. Das ist wirklich... Wenn du das musst, das sehe ich ein. Und dann haben wir schön zusammen geweint. Und dann hat er angefangen, eine Wohnung zu suchen. Und dann war immer noch ganz tapfer. Und als er umgezogen war, erfuhr ich, dass er seit Monaten eine Freundin hatte. Und zwar eine sehr, sehr ernsthafte Geschichte. Und da brach ich zusammen. Ich frage mich auch jetzt, warum breche ich in dem Moment zusammen, wo ich weiß, er hat eine Frau? Jetzt abgesehen von der Kränkung, von was man so Eifersucht nennt und so. Und ich habe mich immer gefragt, warum bin ich da so absolut abgestürzt? Und warum, das ist die andere Frage, warum habe ich ihn nicht so furchtbar gehasst? Ne? Ich habe ihn überhaupt nicht gehasst in dem Moment. Klar, ich war verzweifelt und hätte den in die Hölle gewünscht. Aber ich habe ihn nicht so gehasst, dass ich zum Beispiel dann hätte sagen können, die Trennung ist vollzogen. So, aus, vorbei, du hast eine neue, aus, ich will dich nicht mehr sehen. Vor Schmerz, vor Enttäuschung, weiß ich nicht. Nichts von alledem, nichts von alledem. Also ich habe nicht geschrien, ich habe nicht geweint, ich habe nicht, bin nicht auf ihn losgegangen, sondern ich erfuhr das und ich merkte, dass mir in meiner Vorstellung alles, aber auch alles genommen war, was mein Leben war. Ich stellte weiter mit Schrecken fest, dass mir etwas passiert war, wo ich immer vehement gegen gewettert hatte, dass ich eine Hälfte geworden war. Aber je länger diese Beziehung dauerte, und ich habe die immer wirklich nur Sanatorium genannt, ich habe das sehr wohl gesehen, was da gelaufen ist. Ich habe gesagt, unsere Beziehung ist das reinste Sanatorium oder ein Krankenhaus, was hier abläuft, ist inzwischen sowas von krank. Also ich habe mich richtig manchmal darauf gefreut, dass er vielleicht irgendwann die Stärke hätte, mich zu verlassen, dass ich es nicht zu machen brauchte, dass ich befreit wäre von ihm. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ich fing an, wie eine Wahnsinnige um ihn zu kämpfen. Also richtig irrational. Wenn ich überlegte, will ich den denn wiederhaben, den, der nur schimpfte und das kann nicht sein, den will ich nicht wiederhaben. Aber irrational fing ich an, wie eine Verrückte zu kämpfen um ihn. Und zwar ganz überlegt und cool. Für mich ist diese Trennung, merke ich, einfach nur eine räumliche. Also, ich weiß auch noch, dass Freunde von mir sagten, du musst diese Trennung zur Kenntnis nehmen, du ignorierst das einfach. Und da habe ich gemerkt, das stimmt irgendwo. Der wohnt jetzt halt ein bisschen weiter weg. Ich darf auch nicht jeden Tag anrufen um jeden Dreck. Aber, ja, irgendwann ist man halt wieder zusammen. Ich konnte mir ein Leben ohne ihn überhaupt nicht vorstellen, weil das meine Hälfte war. Und ich wollte ja auch was von ihm haben. Ich hatte ja gewartet. Albern gesagt, die besten Jahre meines Lebens. Ich war jung, ich war jetzt nicht mehr jung. Da dachte ich mir, ja, was kann jetzt kommen? Du hast nur gewartet, fixiert auf diesen Menschen gestarrt. Und habe immer nur gesagt, na gut, wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Er hat ja gesagt, hab Geduld. Und ich hatte diese Geduld. Und dann sagt er eines Tages, ja, das ist nun leider Pech für dich. Und hat mir am Schluss das Ganze vor die Füße geschmissen und sagt, du hast es geschafft, mich erwachsen zu machen. Nun gehe ich, jetzt kann ich allein leben. Ich hatte das früher nur in Büchern gelesen, habe gedacht, verstehe ich gar nicht. Frauen nach der Scheidung, die trauen sich nicht mehr auf die Straße oder fühlen sich ganz klein und schmutzig. Und plötzlich merkte ich, es ging bei mir auch los. Ich habe am Anfang noch gedacht, oh, wenn ich jetzt alleine bin, ich habe so viele gute Freunde, die lade ich häufiger ein. Ich gehe häufiger zu denen, habe ich auch gemacht. Viel mir Trost geholt einfach und habe mich mit warmen Menschen umgeben. Und in einer Zeit merkte ich erst mal, dass die meinen Gejammer nicht mehr hören konnten, mit Recht. Das zweite war, dass ich plötzlich mich nicht mehr bewegen konnte mit denen. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich hatte Angst, ich lud natürlich überhaupt keinen mehr ein. Ich vermied es auch, irgendwo hinzugehen. Das heißt, vermied, es ist, wie gesagt, fast 10 Monate her und das ist noch lange nicht ausgestanden. Eine Verunsicherung, die sich bis hin zu Kleidung und Stimme und Verhalten erstreckt, dass du das Gefühl hast, du hast einen Buckel vorne, einen Buckel hinten und noch 3 Beine, du kannst gar nicht gerade gehen. Und natürlich der Gedanke an eine andere neue Partnerschaft ist ausgeschlossen für mich jetzt, weil ich sage, so ein widerliches Wesen, was man nach 15 Jahren ohne ein Wort der Wehmut, des Bedauerns, also ich denke eben, dass man ein bisschen wehmütig, oder dass er hätte wehmütiger sagen müssen, es ist so schlimm, aber es ist leider so. Da dachte ich, ne, also wenn der das kann, dann müssen andere, die gesünder sind, die starke Persönlichkeiten, die so in dem Leben stehen, die haben überhaupt keinen Grund, sich um dich zu kümmern. Du bist ein Feudel. Also wenn nicht mal dieser Kranke, wie ich sage es in Anführungsstrichen, dieser Gestörte, dieser unsichere Mensch, wenn der dich nicht mehr haben will, dann bist du überhaupt nicht. Also will ich den wieder haben. Und real ist natürlich nicht so. Ne? Denn real kann ich diesen Menschen so und wie ich heute bin und wie er heute ist, nicht wieder haben wollen. Das ist völliger Blödsinn. Aber es hat eine richtige Art von Zwiegespaltenheit in meinem Kopf stattgefunden, in meinem Gefühl stattgefunden. Also ich bin verkrüppelt, ne? Paul, 34 Jahre alt, war 7 Jahre verheiratet. Die Trennung liegt jetzt 3,5 Jahre zurück. Wenn die Ehe auch nicht immer glücklich war, so fühlte sich Paul doch wohl darin und glaubte an die Belastungsfähigkeit der Beziehung. Als seine Frau ihn verließ, brach eine Welt für ihn zusammen. In Streitgesprächen, in Diskussionen, da habe ich sehr oft eigentlich die Frage provoziert. Aber richtig geglaubt habe ich es im Grunde nie, dass es so weit kommt zu einer Scheidung. Dann zog sie aus. Ein Weltbild flog für mich zusammen, also so ein Plan, den ich hatte, eben zu leben in der Familie. Ich habe dann eben auch alles Mögliche versucht, nur mit diesem Gefühl, ist egal, was ich mache, im Grunde, das haut nicht hin. Im Gegensatz zu früher, wo man sich kennengelernt hat, wo eigentlich fast auch egal war, was man tut, und es haut hin, das war genau umgekehrt dann. Und das war auch das Schlimmste im Grunde für mich, ne, das, nichts mehr machen zu können, irgendwo. Im Grunde das dann wirklich zu akzeptieren und zu sehen, jetzt ist Schluss. Es geht nicht mehr weiter, das war das Brutale drin. Ich dachte mir, ja, okay, so ein heilsamer Schock ist ganz gut, aber jetzt nicht gleich ganz Schluss. Ne? Ich war am Anfang ziemlich ohnmächtig. Dann hatte ich auch so eine Mischung von vielen Gefühlen gleichzeitig eigentlich. Ne? Aggression, Liebe, Trauer, Eitelkeit. Solche Dinge. Ich ging in Straßen auf und ab, die Brust platzte mir schier, ich weinte. Das ist so eine Situation, wo man dann irgendwo merkt, man steht allein im Grunde da. Und früher war das nie so klar eigentlich. Ne? Das fehlte schon was. Ne? Man lebte lange Zeit miteinander, war einander gewöhnt. Und dann wird er so sich neu einstellen, auf andere Frauen suchen. Das ist aber schwer. Das verlernt man auch irgendwann mal. Da hatte ich eine lange Zeit eine ziemlich unbefriedigte Situation. So ein Druck fühlte mich nie richtig wohl eigentlich. Also nach einer gewissen Zeit, dann kriegt man schon mit, dass es nicht nur so negativ ist, sondern dass eben sich auch positive Möglichkeiten sich geben. Auch so berufliche Sachen, das war für mich dann irgendwann mal sehr wichtig, dass ich da Aktivitäten entwickelt habe. Geguckt habe, was ist jetzt möglich in meiner Situation, wo ich allein bin. Dass ich da einfach alles Mögliche erstmal zuließ. Inzwischen habe ich vor, mich selbstständig zu machen. Das sind alles Dinge, also wahrscheinlich hätte ich es vorher nicht so getan, da wäre ich im alten Trotz so weitergeblieben. Also die erste Phase war, die erlebt man überhaupt nicht so. Ne? Da ist es sehr schwer. Für mich war es jedenfalls sehr schwer. Weil vieles Altes weg ist. Man zweifelt so ziemlich stark an sich selber eigentlich. Ne? Was stellt man im Grunde dar? Man ist über 30 Jahre alt, hat seinen Platz in der Gesellschaft irgendwo nicht gefunden. So ungefähr solche Gedanken hatte ich auch. Ist irgendwo nicht genügend. Ich meine, solche Gedanken kommen manchmal schon noch, aber es ist schon ziemlich weg. Es ist so der erste Schock eigentlich, den man hat. Man merkt dann schon mehr, was man selber eigentlich darstellt und dass man schon noch was ist, was kann, seine Fähigkeiten hat. Ein Ausdruck ist ja auch, dass man dann eben die positiven Seiten sieht wieder, was alles möglich ist, was Neues möglich ist, von solchen Situationen raus. Mit der Beziehung zur Ruth nochmal. Ich habe mich seit der Trennung bis jetzt immer wieder mit ihr getroffen. Teilweise wollte ich es natürlich wieder rückgängig machen, auch in den Treffs, um sie wieder so rumzukriegen. Aber auch, um so alte Fehler wieder aufzuarbeiten. Also dass ich dachte mir, man hat so einen gewissen Abstand, mehr oder weniger, und kann über die Dinge dann irgendwo besser reden. Was lag an dir, was lag an mir? Und auch, weil ich sie im Grund nicht als einen nahen Menschen verlieren wollte. Das war auch ein wichtiger Punkt. Inzwischen sehen wir uns seltener, aber es ist durchaus eine Freundschaft geblieben. Das finde ich auch sehr gut. Das kann zwar sein, dass es jetzt länger ging dadurch, also ich mir auch länger was vorgemacht habe, aber ich fühle mich recht wohl und ich finde auch ganz gut, diesen Weg beschritten zu haben. Im Gegensatz also zu den Ratschlägen von fast allen eigentlich, von meisten Freunden, die gesagt haben, Knall, Peng, Schluss, ne? Mach sowas nicht mit und so. Aber da habe ich schon irgendwie geguckt, wie ich da reagiere, wie ich das eigentlich auch nur kann. Ich konnte es offensichtlich auch gar nicht anders. Die Gespräche, das war auch so eine Mischung. Meistens bin ich wieder, oder beide sind wir eigentlich in alte Rollen wieder reingerutscht. Sehr schnell sogar. Das haben wir aber auch gemerkt, dann haben wir das Treffen beendet. Also wir wollten dann gegenseitig irgendwo weiter einem wehtun. Trotzdem hat es irgendwo was genützt. Dieser ständige Kontakt und immer wieder über bestimmte Dinge sprechen, Dinge ansprechen. Man kam schon weiter, ich kam weiter. Ich glaube, der Ruth war das auch ganz angenehm. Weil ich meine, also so leicht hat sie sich auch nicht getrennt von mir. Es fiel ihr bestimmt auch irgendwo schwer. Hatte auch ein schlechtes Gewissen mir gegenüber. Und durch so einen Kontakt lässt sich das auch ein bisschen besser abbauen. Dann so ganz am Anfang hat man am meisten mit sich selber zu tun eigentlich. Sich so über einen Tag zu retten. Also es klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber so ganz am Anfang war es schon so. Und dann nimmt das andere halt mehr Gewicht ein. Dass man doch mehr wieder Vertrauen zu sich selber hat. Dinge klarer sieht, Möglichkeiten sieht. Den anderen auch in seinen Fehlern wieder klarer sieht, das bisschen besser auseinander dividieren kann. Man lebt dann mehr wieder. Brigitte, 43 Jahre, lebt seit 4 Jahren von ihrem Mann getrennt. Sie war 11 Jahre verheiratet. Als die Probleme in der Ehe zunahmen, drängte ihr Mann auf Trennung. Nach einem aufreibenden Jahr der Auseinandersetzungen und Versöhnungsversuche stimmte Brigitte der Trennung zu und zog in eine eigene Wohnung. Ich sah überhaupt nichts mehr. Ich habe auch nichts wahrgenommen, so ob nun was geblüht hat oder nicht geblüht hat. Das war mir also eigentlich alles egal und ich war unheimlich passiv, kann ich mich erinnern. Und das Einzige, was ich machen konnte, war irgendwie zu trauern. Ne? Auf verschiedenste Weise. Die einzige Aktivität, zu der ich mich dann durchringen konnte, war, dass ich ganz viel gelesen habe. Und zwar in der Zeit eben bezeichnenderweise viele Trennungs- und Frauenbücher, die ich alle mehr oder weniger so regelrecht verschlungen habe, weil ich einfach wahrscheinlich diese Art und Weise eine Form von Identifikation für mich geschaffen habe und auch so eine, ja weiß nicht, Verarbeitung war es ja nicht richtig, aber immerhin für mich da irgendwie eine Möglichkeit mit diesem Loch und mit diesem, dass da auf einmal so nichts war, umzugehen. Weil nach so 11 Jahren Zusammenleben ist auch einfach eine unheimliche Umstellung war, ne? So ganz allein und für alles und jedes Verantwortliche, niemand, den man fragen kann. Und ja, und dann dieses Gefühl, das ist jetzt alles zu Ende, das auf der einen Seite und auf der anderen kam aber eben dazu, dass ich das als totales Versagen gesehen habe und immer mich gefragt habe, wo hast du die Sachen falsch gemacht und was hättest du anders machen können? Also im Grunde viel zu viel immer noch zurückgedacht, ne? Ja, das so gemeinsam zu verarbeiten, also das war mein Wunsch, weil ich irgendwie gedacht habe, nach so langer Zeit und so viel Vertrauen auf der einen Seite und dann jetzt auf einmal ist sowas überhaupt nicht mehr möglich. Es war für mich nicht vorstellbar, dass das nicht zusammenging, sondern dass das jeder für sich machen musste. Und ich weiß, dass ich das also teilweise sehr erzwingen wollte. Also irgendwie, ich habe es eben nur immer wieder als Abwehr empfunden und Irgendwann war das dann so stark, wobei Telefonaten, dass ich dann irgendwann auch mich so verletzt gefühlt habe. Das war aber schon ein halbes Jahr später, dass ich das dann auch aufgegeben habe. Und es dann also so stückweise für mich ganz allein gemacht habe. Ja, und da fing es eigentlich erst an. Dass ich das immer verglichen habe mit der Zeit vor meiner Ehe. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang allein gelebt und habe das als durchaus was Positives empfunden. Ich habe mich da auch wohl manchmal allein gefühlt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie das als schlimm empfunden hätte, sondern ich habe das eigentlich in sehr, sehr guter Erinnerung. Und das habe ich jetzt ganz anders empfunden. Klar, der Verlust, irgendwie ist das schon was anderes. Und dann weiß ich auch, dass ich manchmal gedacht habe, also dann wäre es mir ja schon noch lieber, irgendwie so, wenn der andere jetzt gestorben wäre, dann hätte ich also diese ganzen Versagensgeschichten bei mir nicht aufrühren müssen, ne? Also ich kann mich eigentlich erinnern, so, dass ich ja fast ein Jahr gebraucht habe, um diese ganze Apathie zu überwinden, die mich so sehr bedrückt hat eigentlich. Aber ich weiß genau, dass ich das auch nicht anders konnte. Dass ich zum Beispiel keine Urlaubspläne machen wollte. Es war ja auch alles kompliziert. Man musste sich überlegen, mit wem. Und irgendwie so aktiv wäre ich nicht gewesen, da wäre ich gar nicht in der Lage zu gewesen, mich selbst darum zu kümmern. Also es hat mich zwar gestört, dass ich irgendwie so passiv war und auch beim Wohnungseinrichten zum Beispiel nur das Nötigste erst gemacht habe. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nichts dagegen gemacht. Also ich habe jetzt nicht meinetwegen mich unter den Druck gesetzt und ich das von einer Freundin gehört habe, in derselben Situation, die sich dann pausenlos die Wochenenden alle schon mit irgendwelchen Leuten immer besetzt hat, einen Monat im Voraus, damit sie nicht allein war. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe da halt einfach, bin da allein gewesen und habe da auch drunter gelitten, aber ich habe es auch nicht anders machen können. Nachdem das mit dem Verlust so dominierend gewesen war, kam eben die Phase, wo ich mich wahnsinnig allein gefühlt habe und halt alle Leute beneidet habe, die wussten, wo sie hingehörten. Irgendwie so ein Geborgenheitsgefühl hat mir halt irgendwie gefehlt und irgendwo war mir wohl schon klar, ich muss das irgendwie selber packen. Es war mir auch alles zu viel, was ich da hätte packen müssen. Und Ende dieses Trauerjahres habe ich dann irgendwann so das Gefühl gehabt, jetzt muss ich was für mich tun. Also ich sag mir eben, du bist allein, du bist ganz allein für dich verantwortlich. Ich sehe aber auch die Vorteile, die das hat, dass ich also so auf gewisse Sachen eben halt und Personen überhaupt keine Rücksicht nehmen muss. Dass ich da also relativ unabhängig bin und ich denke schon, dass ich dem auch sehr viel Positives inzwischen abgewinnen kann. Was immer noch bleibt allerdings, ist irgendwie so ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit und so, wenn es mir mal so saudreckig geht oder so. Also ich weiß genau, also letzten Endes bin ich immer allein und das war ich ja wahrscheinlich auch während der Ehe nur, da wir also eine ganze Zeit lang ziemlich, nicht symbiotisch direkt zusammengelebt haben, aber doch ziemlich eng, ist mir das wahrscheinlich nie so klar gewesen. Irgendwo kriege ich das aber trotzdem manchmal nicht auf die Reihe. So dieses Gefühl, was sich auch durchaus entwickeln kann für mich jetzt, dass es auch Spaß macht, von mir aus auf andere zuzugehen und da aktiv zu sein. Und dann aber wieder, ja, dann hätte ich das doch ganz gerne mal, dass jemand auch auf mich zukommt. Und also das vermisse ich schon. Und habe dann auch manchmal so Angst, dass ich irgendwie, ja, so Zeit verstreichen lasse und irgendwann bist du 50 und dann ist sowieso der Lack ab. Und obwohl ich mit dem Kopf mir sage, dass es damit natürlich nichts zu tun hat, aber irgendwo spielt das Alter auch schon eine Rolle. Also ich glaube, 10 Jahre zurück hätte ich bestimmt auch Schwierigkeiten gehabt, aber irgendwo wäre ich da vielleicht auch noch leichter mit umgegangen. Thank you. Für Siegfried, 36 Jahre, liegt die Trennung am weitesten zurück. Er war 10 Jahre lang verheiratet. 2 Kinder stammen aus dieser Frühehe. Sie leben seit der Trennung bei ihrer Mutter. Siegfried und seine Frau gingen mit viel Optimismus und großen Ansprüchen in die Ehe. Am gemeinsamen Alltag zerbrachen ihre Ideale und sie mussten erfahren, dass sie unterschiedliche Ziele und Vorstellungen hatten. Vor 6 Jahren verließ Siegfried seine Familie. Nach der Trennung hat sich erstmal herausgestellt, dass so ein gewisser Befreiungseffekt da war. Plötzlich war wieder einiges möglich, was ich mir vorher immer gewünscht hatte, mal machen zu können, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Aber es war auch klar, dass da nicht einfach die große Freiheit wartete, sondern das riesige schlechte Gewissen. Das war täglich präsent. Absicht war, mit den Kindern Kontakt zu halten. Absicht war, eine Aussprache herbeizuführen zwischen meiner Frau und mir, die es vielleicht ermöglicht hätte, besser zu verstehen, was nun wirklich abgelaufen war, damit jeder etwas hätte lernen können aus der Situation. Aber sicherlich ist der eine, der verlassen wird, der Gekränkte, der andere, der verlässt, derjenige, der ein schlechtes Gewissen hat, der Kränkende ist, der es weiß, dass er der Kränkende ist. Bei mir war es so. Und ich wollte dann nicht einfach nur auftauchen und sagen, hallo, da bin ich und wie geht's und als wäre nichts geschehen, sondern habe mir hin und her überlegt, wie mache ich das, damit ich einerseits trenne zwischen der Frau, die ich nun verlasse, und den Kindern, die ich nicht verlassen will. Das war sehr schwierig. Es war eigentlich so, dass ich da bis heute keine Lösung gefunden habe. Und diese ganze anfängliche neue Freiheit ist de facto eigentlich eine, ja, bestenfalls eine Teilfreiheit geworden. Es gab sicherlich etliche Situationen, die ich nun plötzlich alleine meistern musste. Es gab zum Beispiel schlichtweg nichts zu essen, wenn ich nach Hause kam. Aber das sind Dinge, die ich sehr schnell gepackt habe und die eigentlich auch kein Problem darstellen. Die emotionale Seite, die Seite, wie fühle ich mich aufgehoben? Wie kann ich für andere da sein? Wie kann ich für meine Kinder da sein? Wie kann ich ein Leben leben, was das Alte nicht abschneidet, sondern was eine Berücksichtigung einerseits der Vergangenheit, andererseits aber auch meine neuen Möglichkeiten darstellt. Wie kann ich das umsetzen? Das ist eine Situation, die ich eigentlich bis heute nicht so recht gemeistert habe, obwohl ich mir da nicht mehr so ein schlechtes Gewissen mache, wie ich es zu diesem Zeitpunkt damals hatte. Ich hatte, als ich mich trennte, es dadurch für mich leichter gefunden, weil ich eine Alternative hatte, also ich sag's mal so flapsig, weil ich eine Freundin hatte. Spätestens als ich herausstellte, dass es mir ernst war mit einer Trennung, wurde meiner damaligen Freundin klar, dass ihr das auf jeden Fall auch zu viel sein würde, auch noch diese ganzen Folgeprobleme mitzutragen, und wurde mir klar, dass es meine Fragestellung war, die ich da zu lösen hatte, und letztendlich ich das auch keinem aufbürden würde können. Das ist eine Sache, durch die ich durch musste. Es war so, dass diese Trennung auch zeitlich zusammenfiel mit einer beruflichen Umorientierung im Sinne eines Stellenwechsels, eines Umzugs in eine andere Stadt. Es war für mich sehr viel, was da plötzlich in Bewegung geriet. Es war einerseits die Trennung von Frau, von Kindern. Es war der Wegfall alter Freunde, Bekannte. Es war ein völliger Neubeginn. Da kam die Einsamkeit besonders stark durch. Die Einsamkeit in den neuen Möglichkeiten, mit den neuen Möglichkeiten, anders zu leben. Ich hatte mir gewünscht auf der einen Seite, dass wir es schaffen würden, jeder für sich, für seine je eigene Zukunft etwas zu lernen. Weil ich meine, dass man nicht einfach was abschneiden kann und sagen, das war und das vergesse ich und das ist ein Teil von einem selbst, das kann man nicht einfach wegschieben. Aber man kann es bewahren im Sinne, und das war eigentlich schon meine Absicht auch, im Sinne einer Erfahrung, einer Realität, eines, ich will etwas lernen aus dem, was ich gemacht habe, egal wie es war. Und ich hatte das Bedürfnis, dass wir uns hätten aussprechen können, auch ein paar Mal formuliert. Es kam leider nie dazu. Ich verstehe es einerseits als, wie gesagt, gekränkt sein, aber ich finde es auch schade. Aber die andere Seite, die man nicht einfach wegstreichen kann, nämlich die Kinder. Kinder sind keine Erwachsene, mit denen man sagen kann, okay, war schön und das war nicht schön und dann sieht man die Bilanz, sondern die Kinder sind im Werden. Das ist die andere Seite. Es war so, dass ich bei beiden Kindern das Gefühl hatte, die würden mich brauchen. Wenn ich jetzt weggehe, dann entsteht da ein Vakuum. Und das ist eine Sache, die mir heute noch nachhängt. Scheidung, Trennung, Auseinandergehen, Abschied nehmen. Warum ist das so schwierig? Warum bereitet dieser Schritt solche Probleme? Trennung und Abschied sind notwendige, immer wiederkehrende Bestandteile des menschlichen Lebens. Die Geburt bedeutet zum Beispiel Abschied vom geschützten Aufenthaltsort. Das Erwachsenwerden, die Lösung vom Elternhaus. Von den Menschen, die wir im Laufe unseres Lebens kennenlernen, begleiten uns die meisten nur ein Stück des Weges. Wir müssen bald wieder von ihnen Abschied nehmen. Trotz dieser Notwendigkeiten sträuben sich viele Menschen gegen Trennungen, empfinden sie als Verlust eines Teiles von sich selbst. Sigmund Freud beschrieb dieses Gefühl mit dem Begriff der Kastrationsangst, ein gut gewählter Begriff. Er drückt die empfundene Angst, so irrational sie sein mag, in ihrer ganzen Intensität aus. Was könnte für den Menschen katastrophaler sein, als das Organ zu verlieren, das symbolisch seine libidinöse Verbindung in aktiver und passiver Hinsicht zum Mitmenschen darstellt? Die Trennung vom Lebenspartner kann solche Ängste mobilisieren, da sie den Verlust des Menschen bedeutet, mit dem man zuvor sein Leben geteilt hat. Für manche Menschen wird der Leidensdruck durch diese einschneidende Veränderung so stark, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen. Wie eng und intensiv die Beziehung zum Partner im Einzelfall auch gewesen sein mag, sie prägt die eigene Identität in jedem Fall. Man fühlt sich nur bedingt als Einzelperson, sieht sich immer auch als Teil des Paares oder der Familie. Für Freunde, Bekannte, Verwandte, für Staat und Gesellschaft gehört der Familienstand, die gewählte Lebensform, fest zu der Vorstellung, die sie von uns haben. Unsere soziale Identität wird zum Teil durch diese Tatsache bestimmt. Nach der Trennung stimmt dieses Bild nicht mehr. Man muss sich neu definieren und wird neu definiert. Dies haben die vier Betroffenen in ihren Berichten erwähnt. Besonders verunsichernd wirkt diese Situation auf den, der verlassen wird, da er zu der Veränderung seines Selbstbildes, seines Selbstbewusstseins gezwungen wird. Gertrud, Brigitte und Paul drückten dies sehr deutlich aus. All die Pläne, all die Gedanken und alltäglichen Handlungen, in die der Partner mit einbezogen war, haben ihre Basis verloren, taugen nun nicht mehr und müssten korrigiert werden. Was vorher selbstverständlich war, verliert seinen Sinn, hinterlässt eine schmerzhafte Lücke, die man allein, nur auf sich selbst bezogen, füllen muss. Und wer ist man selbst? Alles, was man zu sein geglaubt hat, zählt nicht mehr. Es hat sich durch die einschneidende Veränderung als unbeständig, vielleicht gar als Irrtum erwiesen. Aber auch für den, der die Trennung aktiv herbeigeführt hat, der seine Identität mit diesem Schritt bewusst verändern wollte, können sich Schwierigkeiten einstellen. Die große Freiheit, die neuen Möglichkeiten unterscheiden sich real meistens von dem, was sie in der Fantasie bedeuteten. Siegfried musste das nach der Trennung erfahren. Man ist nicht mehr der, der sich durch die Beziehung eingeengt fühlt und sich nach Freiheit sehnt. Plötzlich ist man ungebunden und steht vor der Aufgabe, seine Träume zu realisieren, trägt für sich und sein Glück oder Unglück allein die Verantwortung. Beiden Partnern stellt sich nach der Trennung die Aufgabe der neuen Identitätsfindung. Sich wieder, vielleicht zum ersten Mal bewusst, als Einzelperson, als Alleinstehend zu fühlen und zu erleben, bedeutet die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und fordert psychische Anstrengung. Das Bild von uns selbst, unser Selbstbewusstsein, hat sich aus dem Austausch mit anderen entwickelt, ist nie ganz unabhängig von unseren Mitmenschen. Seine tiefen und weitreichenden Ausprägungen erfuhr es in der Kindheit durch die damaligen Bezugspersonen, also in erster Linie durch Mutter und Vater. Im Laufe der Entwicklung wird das Selbstbild immer stabiler. Es kann nur noch durch wenige wichtige Menschen verändert werden. Dazu gehört der Partner. Er hat seinen Anteil daran, wie wir uns selbst empfinden und einschätzen. Indem er auf uns und unser Verhalten reagiert, können wir uns in ihm sehen, spiegelt er gleichsam unsere Wirkung zurück und gewinnt somit Einfluss auf unser Selbstgefühl. Dieses Korrektiv, diese äußere Hilfe zur Selbsteinschätzung geht mit der Trennung verloren. War Ihr Anteil besonders groß und wichtig, kann Ihr Verlust in die Nähe der Identitätsauflösung führen. Solche Extreme sind sicherlich selten. Trotzdem lassen sich Ansätze dazu bei jeder Trennung wiederfinden. Wenn eine Ehe zerbricht, eine Beziehung scheitert, so klagen die Betroffenen, besonders diejenigen, die verlassen wurden, wie die Aussagen von Brigitte und Gertrud bestätigen, darüber, dass sie versagt haben. Die Frage quält sie, was sie falsch gemacht haben. Jeder Außenstehende bemerkt bald die Sinnlosigkeit solcher Fragen, wenn derjenige, der sie stellt, trotz aller Anstrengungen keine Antwort findet, sich im Wenn und Vielleicht verliert, ohne weiterzukommen. Dabei könnte eine Antwort hilfreich sein und sich auf eine mögliche neue Beziehung positiv auswirken. Dies ist aber nicht das eigentliche Ziel des Fragenden. Sein Versuch der Selbstkritik bezieht sich auf die gescheiterte Beziehung. Soll diese am Leben erhalten bzw. wieder zum Leben erwecken. Er soll die Illusion nähren, dass nicht alles verloren sei, dass es nur gelte, den richtigen Schlüssel, die richtige Antwort zu finden. Indem der Verlassene sich im Besitz des Schlüssels wähnt, gelingt es ihm zeitweise, aus der erfahrenen Ohnmacht und Passivität Allmacht und Aktivität zu machen. An ihm lag es, dass die Beziehung zerbrach. Er hätte die Macht gehabt, sie zu retten, wenn er nur... Dieses Wenn muss unbestimmt bleiben, damit es bei der Konfrontation mit der Realität nicht die Allmachtsfantasie zerstört. Diese Fantasie ist nach dem erlittenen Schock, lediglich Spielball zu sein, so notwendig, dass sie auch um den Preis der Selbstvorwürfe aufrechterhalten wird, zumal die Selbstkritik nicht konkret wird. Hat der Betroffene wieder Boden unter den Füßen gefunden? Ist er seiner selbst als Person sicherer geworden? So lassen die quälenden Fragen nach. Nehmen immer weniger Raum in seinem Leben ein. Schuldgefühle im eigentlichen Sinne sind meist beim verlassenden Partner, wie zum Beispiel bei Siegfried, zu finden. Man war die Beziehung mit der Vorstellung eingegangen, die möglichen Probleme meistern zu können, hatte sich zugetraut, in guten und schlechten Zeiten zum Partner zu halten. Nun musste man dieses Versprechen brechen, hat man die Verbindung von sich aus gelöst. Sicher, der, den man verlassen hat, war nicht schuldlos an diesem Schritt, aber man selbst hat ihn vollzogen. Mögen die Gründe für die Trennung noch so richtig und gewichtig gewesen sein, man hat den anderen im Stich gelassen, hat dem einstmals geliebten Menschen Leid zugefügt und man wird seinen Idealen und Ansprüchen untreu. Der in diesem Zusammenhang gebrauchte Satz, ich tue es nicht gegen den anderen, sondern für mich, deutet den Versuch an, dem schlechten Gewissen standzuhalten, mit ihm zu leben. Wurde die Verbindung zugunsten einer neuen Liebe beendet, mag dies, nach anfänglicher Erleichterung, nicht nur die Schuldgefühle verstärken, sondern auch die neue Beziehung belasten oder überfordern, wie es bei Siegfried der Fall war. Beide Partner können nach der Trennung unter starken Versagensgefühlen leiden. Sie zweifeln an ihrer Fähigkeit, eine Partnerschaft zu führen. Die Beziehung ist gescheitert und somit der Beweis erbracht, dass sie zum Leben zu zweit unfähig sind. Der Zweifel an der eigenen Bindungs- und Liebesfähigkeit kann als Schutz vor neuen Enttäuschungen dienen, da er ähnliche Erlebnisse von vornherein ausschließt. Vor und während des Trennungsschrittes wurden die Ursachen für das missglückte Beisammensein vorwiegend außerhalb der eigenen Person angesiedelt. Jetzt, im Alleinsein, verändert sich die Einschätzung, wird das Selbst stärker in die Überlegungen einbezogen. Das kann ein richtiger Schritt zur Aufarbeitung der Beziehung sein. Wird allerdings die eigene Person nicht nur zeitweise zum Mittelpunkt des Nachdenkens, sondern zum alleinigen Gegenstand der Betrachtungen gewählt, ergibt sich ein Zerrbild, das zur Bewältigung des Geschehens ungeeignet ist. Diese Gefahr besteht besonders dann, wenn die Selbstständigkeit, die Identität zugunsten des anderen oder der Gemeinsamkeit in den Hintergrund getreten war. Die Lücke, die die Trennung hier aufreißt, ist so groß, dass der Betroffene sie mit den verbliebenen Mitteln nicht schließen kann. Dies gilt insbesondere, wenn der Kontakt sich fast ausschließlich auf den Partner konzentrierte, die Bindung symbiotisch war und Beziehungen zu anderen Menschen keine Wichtigkeit besaßen. Das Ich, das sich in so starkem Maße vom Du oder vom Wir abhängig gemacht hat, wird es besonders schwer haben, die veränderte Situation zu bewältigen. Verleugnung der Realität, Hingabe an ein Ersatz-Du oder eine Ersatzvorstellung sind mögliche, wenn auch zum Scheitern verurteilte Versuche, den überwältigenden Verlust auszugleichen. Ein schwaches Ich scheut alle Bewegungen und Veränderungen in der Beziehung, da sie seine Sicherheit gefährden könnten. Es sucht Sicherheit in der Ruhe und Beständigkeit, die leicht zur Eintönigkeit werden kann und gerade dadurch die Beziehung gefährdet. Die Versuche, Konstanz durch Starre und Bewegungslosigkeit zu erreichen, schlagen ins Gegenteil um. Sie zerstören die Ehe. Das schwache Ich beschwört so eine Situation herauf, in der sich die Illusion, Selbstsicherheit durch äußere Umstände zu gewinnen, bitter rächt. Das angestrebte Ziel, das Ich durch eine sichere Beziehung zu schützen, wird durch die Anstrengung, es zu erreichen, zerstört. Die Trennung konfrontiert jetzt das Ich mit seiner Schwäche, die es in seiner Hilflosigkeit zu verleugnen sucht. In wenigen Fällen erkennt es die Schwäche als Realität an und sucht neue Möglichkeiten zu ihrer Bewältigung. Dann kann das schmerzliche Erlebnis der Trennung als Chance zur Veränderung begriffen werden. Die Trennung ist in den wenigsten Fällen ein spontaner Entschluss. Sie wird meist nach langen Überlegungen, nach dem Abwägen aller Vor- und Nachteile in die Tat umgesetzt. Oft stellt sie eine Notwendigkeit dar, die sich vom Verstand her gut begründen lässt. Der innere Kampf, der Entscheidung vorausgegangen ist, war aber nur der erste Schritt eines langen Weges. Die emotionalen Probleme sind mit vollzogener Trennung nicht gelöst. Nun beginnt die schmerzliche Arbeit der Bewältigung. Zur Ablösung vom Partner ist Trauerarbeit nötig. Das heißt, die auf den ehemaligen Gefährten gerichteten Gefühle müssen abgezogen werden. Dies ist ein Prozess, der in vielen kleinen Schritten erfolgt und alle emotionalen Bindungen einbeziehen muss. Zum Teil geschieht dies schon während der Ehe, vor der Trennung, indem man das Interesse am Partner verliert, sich, wie es heißt, auseinanderlebt. Diese Ablösung, die in Gleichgültigkeit endet, ist zum Zeitpunkt der Trennung selten abgeschlossen. Eine Restbindung besteht weiter. Sie kann durch die Trennung allein nicht bewältigt werden. Aus psychoanalytischer Sicht lässt sich dieser Vorgang so beschreiben. Am Beginn der Beziehung war der andere Partner überwiegend libidinös besetzt. Der Volksmund weiß, dass Liebe blind machen kann. Die immer auch vorhandenen aggressiven Gefühle spielen zu dieser Zeit eine untergeordnete, kaum wahrnehmbare Rolle. Aber im Lauf der Zeit fordern sie immer stärker ihr Recht. Denn eine so intensive Beziehung, wie sie die Lebensgemeinschaft darstellt, ist ohne Spannungen nicht möglich. Liebe und Hass gehören immer zusammen, auch wenn eines von beiden im Vordergrund steht und das andere verdeckt. Nicht jeder ist sich der Zweiseitigkeit seiner Gefühle bewusst. Spürt er negative Gefühle gegenüber dem Partner, den er doch liebt, schiebt er sie beiseite. Da er die Beziehung nicht gefährden möchte, unterdrückt er sie gar und betont umso mehr die positiven Gefühle. Das Beiseiteschieben der aggressiven Anteile beseitigt diese aber nicht. Sie sammeln sich und werden umso drängender, je weniger sie integriert und auf diese Weise befriedigt werden. Sie können so stark werden, dass sie nun die libidinösen Gefühle verdecken und Anstoß für den Entschluss zur Trennung geben. Während der Trennungsphase kann die Abneigung gegen den Partner endlich Raum einnehmen. Sie gewinnt auch im bewussten Denken die Oberhand und erleichtert den Trennungsschritt. Die immer noch vorhandenen positiven Gefühle dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht wahrgenommen werden, da sie die Trennung in Frage stellen und erschweren würden. Ist die Trennung dann vollzogen, wird die Betonung der Abneigung überflüssig. Nun können sich auch die libidinösen Gefühle wieder melden und sorgen für erneute Verwirrung, wenn sie nicht bewusst erlebt und verarbeitet werden. Nicht selten kommt es in solchen Fällen zu mehreren Trennungsversuchen, die wieder rückgängig gemacht werden. Nicht nur die Liebe, auch der Hass kann die Bindung an den ehemaligen Gefährten aufrechterhalten und Konflikte heraufbeschwören. Der Verlassene hat an der Trennung ebenso seinen Anteil wie der, der sie aktiv einleitet. Da er dem Geschehen aber mehr oder weniger passiv ausgesetzt ist und die Beziehung oft aufrechterhalten will, sträubt er sich besonders in der Trennungsphase, die Abneigung gegen den Partner wahrzunehmen. Erinnert sei hier an Gertrud, die sich wunderte, warum sie ihren Partner nicht hassen kann. Die Aggression des Verlassenen darf beim Trennungsvorgang kein direktes Ventil finden, da sie ihn beschleunigen könnte. Die Bilanz ist noch nicht abgeschlossen, da der Verlassene das durch den anderen erfahrene oder empfundene Leid nicht abreagieren konnte. Der Kampf um den ehemaligen Partner, die Demonstration des eigenen Unglücks, das der andere verschuldet hat, lassen die Intensität des Hasses vermuten. Nicht bei allen Trennungen ist die Unterdrückung des Hasses oder der Liebe so eindeutig dem aktiven oder passiven Teil zuzuordnen. Es lassen sich beliebige Kombinationen denken und finden, die die Ablösung erschweren. Zwei besondere Fälle der unverarbeiteten Gefühlsambivalenz seien hier herausgegriffen. Bei Paaren mit Kindern kommt es durch die Trennung nicht selten zur Gefühlsaufspaltung, die sich an den Personen festmacht. Siegfried sagt dies deutlich. Er versuchte zwischen der Frau, die er verlassen will, und den Kindern, von denen er sich nicht trennen möchte, strikt zu unterscheiden. Für denjenigen, der die Familie verlässt, kann es zunächst hilfreich sein, gegenüber dem Partner nur negative Gefühle wahrzunehmen und gegenüber den Kindern nur Liebe zu empfinden. Der ehemalige Partner wird abgewertet, die Kinder werden idealisiert. Derjenige, der verlassen wird und mit den Kindern zusammenlebt, gerät nicht selten in die Versuchung, sie den unterdrückten Hass auf den Partner spüren zu lassen. Es gibt Menschen, die nicht in erster Linie den Lebensgefährten libidinös besetzen, sondern die Vorstellung von der Beziehung. Sie wird so sehr idealisiert, dass sie nicht zu verwirklichen ist und immer unerreicht bleiben muss. Die Frustration, die dies unweigerlich erzeugt, bekommt der Partner als Vorwurf, als Ablehnung zu spüren. Auf ihn werden die negativen Gefühle gelenkt, die positiven bleiben der Beziehung vorbehalten. Menschen, die ihre widerstrebenden Gefühle nicht integrieren können, haben es nicht nur in der Beziehung schwer. Für sie ist die Ablösung vom Partner nach der Trennung ein ebenso großes Problem. Hier liegt einer der Gründe, warum gerade bei unglücklichen Beziehungen die Trennung von den Betroffenen nicht als Erleichterung empfunden wird. Einer oder beide Partner leiden nach der äußeren Lösung voneinander weiter. Der jeweils abgespaltene, nicht wahrgenommene Gefühlsanteil lässt die Bindung weiter bestehen, ohne dass sie eine neue, befriedigende Form finden kann. Die Zahl der Scheidungen nimmt ständig zu. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es sei hier nur einer der Hintergründe angedeutet. Durch die höhere Lebenserwartung hat sich auch die Dauer der Ehe erheblich verlängert. Um 1800 bestand eine Durchschnittsehe 15 Jahre lang. Heute muss man 35 Jahre und mehr zugrunde legen. Dieser Zeitraum umfasst mehrere divergierende Lebensabschnitte, die nicht immer gemeinsam zu bewältigen sind. Die Häufigkeit der Scheidungen hat allerdings nicht dazu geführt, dass Trennungen zur Routine oder unproblematisch geworden sind. Wie viel psychischen Zündstoff sie enthalten, lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass Scheidungsverfahren trotz geänderter, erleichternder Gesetzgebung in vielen Fällen sehr langwierig sind. Sachliche Probleme wie Vermögensteilung, Unterhalt und Sorgerecht werden oft zum Anlass genommen, die ungelösten emotionalen Konflikte auszutragen. Es geht dann nicht mehr allein darum, Absprachen zu treffen und Kompromisse für die unterschiedlichen Interessen auszuhandeln, sondern die Scheidung als offizielles Ende der Ehe hinauszuzögern. Dies geschieht nicht unbedingt bewusst, sondern ist eher Ausdruck der emotionalen Verstrickungen, die die beiden getrennt lebenden Menschen noch aneinander binden. Die Trennung stellt für beide Partner einen Verlust dar. Sie verlieren den Menschen, mit dem sie zuvor ihr Leben geteilt haben. Jeder Verlust ist schmerzlich und wird von Unlustgefühlen begleitet. Unlustgefühle hier verstanden als Spannungen, die abgeführt werden wollen, die zur Bewegung drängen. Aber Bewegung ist die Grundlage des Lebens. Es setzt sich aus vielen Bewegungen und Veränderungen zusammen. Wo Stillstand herrscht, hört das Leben auf. Sicher gibt es auch lustvolle Bewegung. Nicht jede Veränderung wird durch Unlust herbeigeführt. Geht man den Veränderungsprozessen aber auf den Grund, so stellt man fest, dass an ihrem Anfang immer Unlustgefühle die treibende Kraft waren. Erinnert sei hier noch einmal an die Geburt, die erste Trennung. Sie ist der Verlust der organischen Symbiose mit der Mutter. Die Geburt ist aber gleichzeitig die Voraussetzung für das Leben in dieser Welt, also gleichsam ein Neubeginn mit der Möglichkeit zur fortschreitenden Entwicklung und Entfaltung der eigenen Person. Verlust, Trennung, Abschied, das ist nicht nur Schmerz, das ist auch die Chance zum Neubeginn, die notwendige Voraussetzung zur Veränderung. Entwicklung ist ohne Anstrengung, Weiterkommen, ohne etwas hinter sich zu lassen, nicht möglich. Etwas aufgeben, um etwas Neues zu gewinnen, setzt allerdings ein bewusstes Abschiednehmen voraus, das die Trauer um den Verlust als psychische Arbeit annimmt. Die Angst vor der Trennung und ihre psychischen Folgen. Unter diesem Titel hörten Sie im Forum der Wissenschaft eine psychologische Betrachtung. Autorin war Marianne Knierich. Es sprachen Beate Lenders, Susanne Eggers und Hasso Henke. Regie führte Ernst Friedrich Lichtenegger. Redaktion Wolfgang Kirchesch. Wir möchten Sie noch auf unsere Sendung am Kommen.